Schulfunk auf NDR3. In unserer Zeit vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo über den Wald, den Krankenwald, berichtet oder diskutiert wird. Unsere folgende Sendung will darüber informieren, wie der Wald als Ökosystem funktioniert. Wozu brauchen wir Wald? Wald und Romantik, beides gehört offenbar zusammen. Immer wieder haben Dichter und Komponisten den Wald in Wort und Ton verherrlicht. Bäume und Wälder spielen auch in den Religionen und Märchen der Völker eine bedeutsame Rolle. Aber alle romantischen Empfindungen treten zurück, wenn es um den wirtschaftlichen Nutzen des Waldes geht. Der Wald liefert Holz zu Brennzwecken, zum Bauen und zum Anfertigen von Gebrauchsgegenständen. Der Wald dient als Weide. Der Mensch will im Wald jagen und sich vergnügen. Und der Wald soll dem Menschen als Schutzraum dienen, wenn er sich vor seinen Feinden verstecken will. Eine interessante Statistik. Von allen Menschen, die es jemals auf der Erde gab, lebten 95% vom Früchtesammeln und Jagen im Wald, 4% von der Landwirtschaft und nur 1% von der Industrie. Tragen wir deshalb, von unserer Stammesgeschichte her, ein so intimes Verhältnis zum Wald mit uns herum? Sind wir deshalb den Bäumen und Wäldern so zugetan? Wer hat die, du schöner Wald, aufgebaut, so da droben? Wohl den Meister will ich loben, so dann doch mein Schimmer schallt. Machen wir uns eigentlich klar, wie wichtig jeder Baum und erst recht der Wald für unser Leben ist? Oder ist es für uns selbstverständlich, dass der Wald Holzlieferant, Erholungsraum und Lebensspender ist? Wissenschaftler und Forstfachleute bezeichnen den Wald als Ökosystem. Unter diesem wissenschaftlichen Begriff versteht man ein funktionelles Zusammenspiel von unbelebter Umwelt und Lebensgemeinschaften verschiedenartiger Lebewesen und Pflanzen. Das alles ergibt ein System. Einen Kreislauf, der an keiner Stelle unterbrochen werden darf. Ein Mitarbeiter des Instituts für Weltforstwirtschaft erklärte uns das so. Man spricht im Zusammenhang mit dem Wald deshalb von einem System, weil in ihm die einzelnen Teile in Wechselwirkung stehen und voneinander abhängig sind. Beispiel, ein Sandhaufen ist kein System. Ein Termitenhügel ist ein System. Anderes Beispiel, ein Brennholzhaufen ist kein System, ein Wald ist ein System, gekennzeichnet durch den Standort, das heißt Boden und Klima, und die Bäume, die Kräuter und die Tiere, die alle zusammen in Wechselwirkung stehen und voneinander abhängig sind. Nehmen Sie die Tiere aus dem Wald, kann der Wald nicht mehr existieren. Nehmen Sie die Bäume vom Boden, wird der Boden weggewaschen. Das Klima wird verändert. Klima, Boden, Pflanzenwelt, Tierwelt. Alle diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Sind diese Wechselbeziehungen intakt, herrscht ein biologisches Gleichgewicht. Das Ökosystem Wald ist einem ständigen Wandel unterworfen. Für den Wald bedeutet es, dass der Wald sich sowohl im Urwald, also dem Naturwald, als auch im Wirtschaftswald immer wieder ändert. Er wird begründet, er wird gepflanzt, er wächst, er wird alt, er bricht zusammen, er wird vom Wind geworfen, er verbrennt, er wird wieder neu begründet. Erst der Mensch mit seinen Eingriffen führt dann zu Zuständen, die Schäden bis zur völligen Zerstörung der Waldökosysteme zur Folge haben. In manchen Ländern ist das Fehlen von Bäumen und Wäldern bereits harte Wirklichkeit. Für viele dieser Länder in Asien, Afrika oder Südamerika kommt die Reue zu spät. Der karge Boden widersetzt sich allen Versuchen einer Wiederaufforstung. Die Natur kennt keine Gnade, wenn Raubbau am Walde getrieben und ihr aus Habgier oder Gedankenlosigkeit Schaden zugefügt worden ist. Wenn dem Boden der natürliche Schutz genommen wird, beginnen Wind und Wasser ihr Werk der Zerstörung. Der Boden büßt seine Fruchtbarkeit ein. Und wenn die Natur erst einmal aus dem Gleichgewicht geraten ist, kommt es zu verheerenden Naturkatastrophen, zur Verkarstung und Versteppung des Bodens, zur Verödung der Landschaft, zu Not und Armut der Bevölkerung. Der Waldbau muss sich mit der Natur im Einklang befinden. Er sollte der Natur nicht ins Handwerk pfuschen, sondern die Vorgänge behutsam regeln, im Sinne des Menschen, ohne der Natur zu schaden. Natürlich müssen dabei auch wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Aber im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen müssen sich Forstleute in größere Geduld üben. Was heute an Bäumen gefällt wird, haben unsere Großväter und Urgroßväter gepflanzt. Und wenn die Forstwirte heute nicht selber Bäume pflanzen, können ihre Enkel und Urenkel kein Holz mehr einschlagen. Ein Forstmeister aus Niedersachsen erklärte uns, wie ein Wald fachmännisch angelegt wird. Die Waldbegründung erfolgt ja meist mit sehr kleinen Pflanzen. Bei der Kiefer werden einjährige Pflanzen gepflanzt und bei der Douglasien werden vierjährig verschulte Pflanzen genommen. Vierjährig verschulte Pflanzen, das heißt, sie sind mit 2 Jahren als Sämlinge in einem Saatbeet ausgehoben worden und dann verschult worden. Und dann werden sie mit 4 Jahren in den Wald gebracht. Ne? Und dann müssen sie erstmal gepflegt und geschützt werden, damit das Wild sie nicht verbeißt. Und dann wächst der Baum in so 10-12 Jahren, wächst er heran und dann kann die erste Weihnachtsbaumnutzung erfolgen. Die Bäume, die gut gewachsen sind und zu dicht stehen, die werden als Weihnachtsbäume rausgehauen. Die nicht so gut gewachsen sind und andere Gutwüchsige schon bedrängen, die werden ganz entnommen und werden als Reisig verkauft. Nicht? Und dann wird die Stückzahl, es werden 2000 Stück pro Hektar gepflanzt, nicht? Und mit 40 Jahren sollen auf dieser Fläche nur noch 200 Bäume stehen. Nicht? Und das ist nun die Arbeit des Försters, diese 2000 Stückzahl runterzubringen auf 200. Ne? Und die erste große Durchforstung kommt meist mit 15 Jahren, bis 15 bis 20 Jahren. Da werden ungefähr 50% der Stückzahl entnommen. Und da fallen eben Rundfehler an, die bis 12, 13 Zentimeter Durchmesser haben. Nicht? Und das ist unser Holz, wo wir schon Geld draus machen hier. Bei uns, nicht? Ansonsten geht das ins Faserholz, in die Zellulosefabriken. Nicht? Und der Baum wird mit 40 Jahren ungefähr brauchbar für die Sägewerke, dass der Bauholz liefert und so weiter. Und die Douglasie soll bei uns hier einen Umtrieb haben von 60 Jahre, 60 bis 70 Jahre. Und dann soll sie 40 Zentimeter Durchmesser haben. Nicht? Und dann wird sie als normales Bauholz und so weiter verwertet und als Tischlerholz. Man braucht sehr viel Geduld und Ausdauer, um einen Wald anzulegen. Und wie viele Jahre vergehen, bis Bäume gefällt werden können, um daraus einen Nutzen ziehen zu können? In der Welt verbrauchen wir etwa im Augenblick 3 Milliarden Kubikmeter Industrienutzholz und ein wahrscheinlich Mehrfaches dieser Menge an Brennholz, vor allem in den Entwicklungsländern. Nun ist wichtig, dass über 50% dieser Holznutzung in Urwäldern erfolgt, weitgehend als ein billiger, aber auch zerstörerischer und daher letztlich doch teurer Raubbau an einer natürlichen Hilfsquelle. Der Raubbau, der in vielen Ländern am Wald betrieben wird, hat dazu geführt, dass auf dem Weltmarkt Holz billiger angeboten wird, als es hierzulande erwirtschaftet werden kann. Die Lohnkosten in anderen Ländern sind wesentlich niedriger als bei uns. Kein Wunder, dass unsere Staatsforsten, die 31% unserer Wälder ausmachen, keinen Gewinn bringen. Aber auch den übrigen Waldbesitzern, rund 69% sind in der Bundesrepublik Privat- und Körperschaftswald, geht es nicht besser. Und das trotz des Bedarfs, der an Holz besteht. Aus dem Holz wird Papier erzeugt, Pappen, Spanplatten, Faserplatten, Bretter, Bauholz. Der Bauholzbedarf ist immer noch sehr hoch und wird auch hoch bleiben. Holz für die Möbelindustrie, Furnierholz, Schälholz und so weiter. Eine ganze Palette verschiedener Produkte. Die wichtigste Nutzfunktion des Waldes ist die Produktion von Holz. Es gibt aber auch noch Formen der Nebennutzung. So zum Beispiel Reisig, Weihnachtsbäume, Brennholz, Beeren, Pilze, Jagd und Waldbienenzucht. Die Nebennutzungen des Waldes spielen hierzulande eine wirtschaftlich untergeordnete Rolle. Der Wald bleibt Holzlieferant. Und vielfach herrscht noch die Monokultur vor. Fichtenwälder, soweit das Auge reicht. Dabei sind die Nachteile solcher Monokulturen den Forstfachleuten seit langem bekannt. Sturm, Schnee und Frost schaden Fichtenkulturen erheblich mehr als einem gemischten Wald. Nadelholz-Monokulturen sind vor allem durch Waldbrände gefährdet, wie der Großbrand in Niedersachsen im August 1975 drastisch gezeigt hat. So versuchen die Forstwirtschaftler, die Nutzfunktion mit der Schutzfunktion zu verbinden, darüber aber die Erholungsfunktion nicht zu vergessen. Ein Forstmann versuchte, uns das in seinem Revier zu verdeutlichen. Zum Beispiel diese Roteichenallee, nicht? Die wird nie einen wirtschaftlichen Nutzen einbringen, ne? Weil die Roteiche kein ausgesprochenes Nutzholz ist, sondern hauptsächlich wird die angepflanzt erstmal der wunderbaren Laubfärbung wegen und auch, weil die Roteiche jedes Jahr Früchte trägt, ne? Und diese Früchte sind wieder fürs Wild da, für Rehe und Schweine und für Rotwild, ne? Oder sehen Sie sich hier diese Traubenkirsche an. Die Traubenkirsche ist nur zur Bodenverbesserung da, ne? Was haben wir hier noch? Was sehen wir noch aus? Die Birkenstämme, ne? Die Birke ergibt auch nie Nutzholz, höchstens Kaminholz zum Brennen, ne? Der Adlerfarn hier, ne? Es gehört da alles mit zu, ne? Die Eichen hier, und das ist alles irgendwas, was ineinander fasst, ne? So wie ich nur eine Holzart anpflanze, habe ich eine Monokultur. Aber leider ist es ja so, die Kiefer wird eben nur in Monokulturen angebaut, nicht? Bei der Douglasie habe ich viel mehr Luft. Also alles, was Sie aufgezählt haben, Herr Kaiser, hat eine Funktion und alles ergänzt sich miteinander und führt, kann man das sagen, zu einem gewissen biologischen Gleichgewicht. Ja, und dieses biologische Gleichgewicht ist natürlich auf einen guten Standort, auf einen guten Boden, der lehmhaltig ist, eher herzustellen, als wenn ich Sandboden habe, wo nur Kiefer wächst, Kiefer und Heide. Zur Aufgabe des Försters gehört nicht nur, dass er sich um die Holzproduktion kümmert, er muss auch für die Tierwelt sorgen, die ja auch zum Ökosystem des Waldes gehört. Für unsere größten Tiere, das ist Rotwild hier bei uns und Schwarzwild und Rehwild, haben wir ungefähr 30 Morgen Wildäcker angelegt. Die werden eingesät mit Klee, Serradella, mit Kohl, mit Hafer und so weiter. Und die werden jährlich bestellt und werden gemäht und auf diese Wildäcker tritt das Wild bevorzugt aus. Und hier ergeben sich herrliche Beobachtungsmöglichkeiten, ne? An diesen Wildäckern hält sich auch sehr viel Vogelwelt auf, weil diese Wildäcker meist mit Eichen eingesäumt sind. Und wo Laubholz ist, sind mehr Insekten und ich habe mehr Vögel da, ne? Und es werden jedes Jahr Nistkästen aufgehängt und kontrolliert. Die müssen jedes Jahr gesäubert werden, ne? Und endlich kommt auch der Mensch zu seinem Recht. Der Wald als soziale Funktion. Vergessen wir nicht, dass der Wald für viele die einzige kostenlose Möglichkeit zur Erholung und Entspannung ist. Ganz besondere Vorteile bietet der Wald dem modernen Menschen deshalb, weil er einen starken Kontrast zur gewohnten Arbeits- und Wohnumwelt gibt. Das wirkt entspannend, auflockernd. Er ist eine abwechslungsreiche, natürliche Umgebung. Auch das führt den Menschen seelisch von seiner meist sehr stark gestressten täglichen Umwelt weg. Der Lärmpegel ist gering, etwas ganz Wichtiges, denn die Lärmbelastung des modernen Menschen steigt permanent an. Und dann natürlich das, was der Mensch gleich empfindet, wenn er in den Wald geht, erfrischende, saubere Bestandesluft. Das Bestandesinnere ist kühl, angenehm, es wirkt ausgleichend. Und dann natürlich auch die enge geistige Bindung der Bevölkerung an den Wald, zum Beispiel unsere Märchen, unser Brauchtum ist eng verwoben mit dem Wald. Und auch das spielt unbewusst oder auch bewusst eine ganz erhebliche Rolle für die Einstellung des Menschen zum Walde und sein Befinden, wenn er im Wald ist. Tausende haben sich in Vereinen zusammengeschlossen, um im Wald Freude und Erholung zu suchen. Aber auch Familien mit Kind und Kegel zieht es in die Wälder. Ein Biologe hat da so seine Beobachtungen gemacht. Wenn Sie mal Menschen beobachten, sagen wir mal um Ostern rum, wenn Sie Ostereier verstecken und fahren dafür hinaus, dann werden Sie sehen, dass selbst der Wohnsilo-Bewohner der Großstadt mit Instinktsicherheit die schönsten Ecken des Waldes findet, um da seine Ostereier zu verstecken. Keiner drückt sie unter irgendeine olle Kiefer, sondern die suchen sich diese heimeligen Laubholzbestände aus und da liegen sie und lagern und das ist eine Urinstinkt nicht wahr, dass hier Gesundheit ist, nicht wahr? Doch leider, so klagen die Forstfachleute übereinstimmend, verhalten sich nicht alle Waldbesucher so, wie es sich ein Förster wünscht. Über das Verhalten, nicht wahr, des derzeitigen Menschen, nicht wahr, muss ich also grundsätzlich Klage führen. Denn so gerne wir ihnen ja diese Erholung in den schönen Ecken gönnen, umso schmerzlicher ist es, wenn sie diesen Lagerplatz verlassen haben. Was da also an Wegwerfgeschichten umherliegt und was ja vor allen Dingen nicht mehr vergeht, nicht wahr? Wir können ja diese ganze Plastikgeschichte, die können wir ja nach 2000 Jahren noch ins Museum stellen, weil die ja nicht abgebaut wird. Das ist also bedauerlich und es wäre außerordentlich wünschenswert, generell, nicht nur hier für den Wildpark Ekolz, sondern generell in den all den Erholungsgebieten, dass die Menschen sich angewöhnen würden, nicht mal das, was sie mitgebracht haben, auch wieder mitzunehmen. Menschliche Nachlässigkeit und Gedankenlosigkeit haben oft verheerende Folgen. Sie verschandeln und verdrecken nicht nur den Wald, sie sind auch für die Tiere des Waldes lebensgefährlich. Eine Konservendose rostet dann ja still vor sich hin. Das Schlimmste sind die Plastik. Erzeugnisse. Und vor allen Dingen ist es aus dem Grunde so gefährlich, wenn ein Stück Wild eine solche Plastiktüte verschluckt, ist es unter Garantie dem Tode verfallen, weil sich dieses Zeug in seinen Magen anklebt und die Funktion des Organs außer Kraft setzt, dann stirbt dieses Tier elendiglich vor sich hin. Es gibt aber auch noch andere Gefahren, die das Ökosystem Wald in seiner Gesamtheit bedrohen. Da ist zum Beispiel die zunehmende Zersiedlung der Waldflächen. Die Forstfachleute aber machten eine merkwürdige Beobachtung. Das Problem jedoch ist, dass der Wald dort, wo wir ihn am meisten brauchen, in den siedlungsnahen Gebieten, durch weitere Zersiedlung, durch Bau von Verkehrswegen, durch Luftverschmutzung, die zum Absterben von Wäldern führt, immer mehr abnimmt. Und dort, wo wir ohnehin schon viel, fast zu viel Wald haben, in den fernen Gebieten, der Wald weiter zunimmt, weil die Landwirtschaft zurückgeht und die aufgegebenen Felder aufgeforstet werden. Das bedeutet, dass sich die Schwerpunkte der großen Waldflächen verlagern. Eine Erscheinung, die von den Forstleuten nicht ohne Sorge gesehen wird. Besonders, wenn es sich um großflächige Waldzerstörung handelt, wie zum Beispiel die Entlaubung von Waldgebieten während des Vietnamkriegs, der Raubbau von Edelhölzern in Ostasien und Afrika und die Rodungen, die in Südamerika zum Bau der Transamazonika gemacht werden. Solche Waldvernichtung im Großen kann weltweit zu Klimaveränderungen führen. Aber auch die Kahlschläge auf kleineren Gebieten haben Folgen. Würde zum Beispiel der Schwarzwald abgeholzt, dann würde ganz Mitteleuropa durch extreme Hitze, extreme Kälte und trockene Winde zur Steppe. Das haben Landwirtschaftsexperten ausgerechnet. Aber man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass menschliches Leben ohne das Vorhandensein von Wäldern kaum oder nur schwer möglich ist. Unsere Wasserversorgung zum Beispiel wäre ohne Wald in Gefahr. Der Wald speichert das Wasser, filtert und reinigt es und gibt es dann ins Grundwasser, in die Flusssysteme und Stauseen ab. Jeder Baum im Wald ist aber auch ein Filter für die Luft. Der Wald kann im Durchschnitt zwischen 30 und 60 Tonnen staubförmige Luftverunreinigungen pro Hektar an den Blättern festhalten. Dieser Staub wird in den Boden gewaschen durch den Regen und für dauernd der Atmosphäre entzogen. Der Wald leidet natürlich unter dieser Belastung. Der Zuwachs geht zurück, wenn diese Stäube pflanzenschädliche Stoffe beinhalten. Und das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen. Der Wald reinigt nicht nur die Luft, er produziert auch Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Vor allem nimmt er das CO2, das Kohlendioxid, auf, das die Weltbevölkerung ausatmet, sowie die riesigen Kohlendioxidmengen, die von den Autos und von der Industrie in die Atmosphäre geblasen werden. Im Wald der gesamten Erde ist eine Menge Kohlendioxid festgelegt, die in der gleichen Größenordnung liegt wie der gesamte Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Und zusätzlich ist noch einmal die doppelte Menge in den Wäldern der Erde festgelegt, im Bodenhumus und im Bestandesabfall, der noch nicht abgebaut ist. Und wenn jetzt der Mensch hingeht und die Wälder so umwandelt durch Zerstörung der Urwälder, dass sehr viel CO2, also Kohlendioxid, dadurch in die Atmosphäre entlassen wird, dann kann der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre ansteigen, was durchaus in einer Größenordnung liegt, die sich auf das Klima deutlich und merkbar auf der ganzen Welt auswirken wird. Wieder Klimaveränderung, die in erster Linie den Menschen bedroht. Der Kreis schließt sich. Der Mensch ist also eingebunden in das Ökosystem des Waldes, in den Kreislauf, der an keiner Stelle nachhaltig, ohne schwerwiegende Folgen, durchbrochen werden darf. Um das Ökosystem, oder sagen wir besser, den Lebensraum Wald, der Bevölkerung bewusster zu machen, dafür hat man in unseren Wäldern überall Waldlehrpfade angelegt. Wir wollen zum Schluss der Sendung nicht versäumen, darauf hinzuweisen. Oft werden die Besucher von sachkundigen Biologen geführt. Wir fangen diesen Waldlehrpfad an mit der Bodenentwicklung, leiten über die Pflanzenwelt mit der Darstellung Renditeforst natürlicher Wald zu den waldbewohnenden Tieren über, dann die verschiedenen Beziehungen von Pflanzen zu Kerbtieren, von Kerbtierverwertern zu Greifvögeln, also Beutegreifern, möchten den Besucher auf die funktionelle Ordnung in einem Ökosystem hinweisen. Wozu brauchen wir Wald? Das war eine Sendung der Reihe Erdkunde.